Guys, this is my first May Day in Berlin, and I'm very happy about what I'm seeing here today. Das ist mein allererster 1. Mai in Berlin und ich bin ganz deutlich froh über das, was ich hier sehe. I'm Ronnie from the BDS campaign, struggling for the Palestinian rights and demanding the boycott, divestment and sanctions against Israel. Ich bin Ronnie von der BDS-Kampagne und ich kämpfe mit für die palästinensischen Rechte, für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. But before talking about boycott, I'd like to echo here in Berlin a message coming from all over the world. Obviously coming from Chicago, Illinois, where we mark the anarchist and socialist legacy of 1886. Aber bevor ich hier über Boykott und die Boykottkampagne rede, möchte ich hier noch mal etwas wiedergeben und wiederholen. Eine Botschaft, die aus aller Welt zu uns kommt, die aus Chicago und Illinois zu uns kommt, im Gedenken an die Ereignisse von 1886. But this is not just a matter of history. People are rising up today to struggle for joining racial justice, the struggle for racial justice, environmental justice and social justice. Aber hier geht es nicht nur um Geschichte, hier geht es um was sehr Aktuelles. Denn gegenwärtig stehen überall die Menschen auf und kämpfen. Und sie kämpfen für Gerechtigkeit. Sie kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Sie kämpfen für antirassistische Gerechtigkeit. Sie kämpfen für Umweltgerechtigkeit und für soziale Gerechtigkeit. People are no longer sedated by Obama. They woke up to a new reality following the new elections, and seeing that new reality makes them indignant, makes them demand that the government will finally serve the people. Die Leute sind nicht länger eingeschläfert, nicht länger besänftigt von Obama, sondern aufgrund der aktuellen, der neuesten Wahlen und Wahlergebnisse sind sie aufgewacht und sie verlangen, dass die Regierung den Menschen gerecht wird und den Menschen dient. And the same thing is also happening today in Palestine. You know about the German foreign minister who met the Israeli version of Trump, and that Israeli Trump was actually so effective in changing even the way that Germany treats the state of Israel. Finally, even Germany has issues with supporting the ongoing crimes that Israel is responsible for. Und das, was überall auf der Welt passiert, passiert auch gerade gegenwärtig in Palästina und passiert mit der israelischen Version von Trump. Und ich habe das bestimmt mitbekommen, dass der deutsche Außenminister diese israelische Version von Trump eigentlich treffen wollte. Und mittlerweile haben die selber es geschafft, die israelische Version von Trump, dass jetzt mittlerweile sogar Deutschland Schwierigkeiten damit hat, die Menschenrechtsverletzungen Israels weiter zu tolerieren. But we don't have to count on the Israeli Trump. We don't have to count on Minister Gabriel. We have to count on ourselves to demand the basic rights of the people. And I would like to express here my absolute utmost solidarity with the political Palestinian prisoners. Over 1,500 of them are right now struggling from within their prison cells, struggling through a hunger strike in their prison cells. Aber wir sollen uns nicht und wir sollten uns auch nicht auf Trumps oder nachgemachte Trumps verlassen, sondern wir sollten uns auf uns selber verlassen. Und ich möchte diese Gelegenheit hier nutzen, um meine absolute und unabdingbare Solidarität auszudrücken mit den 1500 palästinensischen politischen Gefangenen, die sich gegenwärtig im Hungerstreik befinden, im Hungerstreik für Gerechtigkeit. From inside their prison cells, they are showing us the way. They live off water and salt alone, and now Israel, on the other hand, is even denying them access to salt. This is what Israel stands for. Und diese Menschen, die politischen palästinensischen Gefangenen, die gerade im Hungerstreik sind, die zeigen uns aus ihren Gefängniszellen heraus, zeigen sie uns den Weg nach vorne. Sie sind in ihren Gefängniszellen und sie leben ausschließlich von Wasser und von Salz. Und jetzt verweigert ihnen die israelische Regierung auch noch den Zugang zu Salz. So I don't want to take too long, but I do want to take this opportunity as a wake-up call to any of you here who believe in universal values, who believe in social justice and racial justice and environmental justice, and still for some unexplained reason supports the criminal occupying apartheid state of Israel. Ich möchte hier nicht zu lange reden, aber ich möchte diese Gelegenheit unbedingt dafür nutzen, all jene von euch aufzurufen und wachzurütteln, die eigentlich soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit und antirassistische Gerechtigkeit unterstützen, aber aus irgendwelchen absolut unerfindlichen Gründen immer noch die ungerechte und menschenverachtende Politik Israels unterstützen. Israel stands against everything that deals with universal values. It stands opposed to universal values like equality and freedom and justice. And when I'm wearing the Palestinian scarf, the hatta, here today, I would like to tell you that this is not a nationalistic symbol. This is a symbol of indignation. It is a symbol of resistance. It is a symbol that we will carry on this struggle until equality, freedom and justice will prevail, and it will prevail. Die Politik der israelischen Regierung steht gegen alle universellen Rechte. Sie steht gegen jede Art von universeller Gerechtigkeit. Und ich möchte diese Gelegenheit ja nutzen, wenn ich hier stehe und die mich sehen können, sehen, ich trage das palästinensische Tuch. Und dass ich dieses Tuch trage, hat nichts mit Nationalismus zu tun. Das ist kein Symbol für Nationalismus. Das ist ein Symbol für den Kampf um universelle Rechte und Gerechtigkeit. Thank you.